Funkkolleg Musikgeschichte. 14. Kollegstunde, Opernreform und Publizistik in Paris. Autor Professor Dr. Gerhard Allroggen. Wenn man in den vielen Pamphleten liest, die während des Buffonistenstreits veröffentlicht wurden, drängt sich bald der Eindruck auf, als wenn eine Anzahl von gebildeten und geistreichen Männern oder doch von solchen, die alles taten, um dafür gelten zu können, sich aufführten wie Kinder, die darum streiten, wer die schönsten Murmeln hat. Sie haben nicht unrecht. Von den wenigen Schriften abgesehen, deren Autoren sich um ein abgewogenes Urteil und um einen vernünftigen Ausgleich bemühen, überwiegt der Eindruck von Rechthaberei und mangelnder Sachkenntnis in Detailfragen der Musik. Aber wie ist so etwas möglich? Immerhin haben doch 2 Jahre lang insgesamt mehr als 40 Autoren Briefe, Pamphlete und Invektiven ausgetauscht und diese Texte wurden auch noch gesammelt in Buchform publiziert. Das spricht doch dafür, dass man wenigstens diese Auseinandersetzungen nicht für langweilig gehalten hat. Der Buffonistenstreit hatte ja seine Vorgeschichte. Und er war im Grunde genommen mit dem Abzug der Truppe Bambinis aus Paris im Jahre 1754 nicht beendet. Der Konflikt schwelte weiter, sodass er 20 Jahre später als Piccinistenstreit eine Neuauflage erleben konnte. Manche Autoren meinen, der ganze Streit sei ein geschickt inszeniertes Ablenkungsmanöver gewesen, das einzig und allein darauf abzielte, von innenpolitischen Schwierigkeiten abzulenken. Das glaube ich nicht. Die Beschäftigung der Intellektuellen mit einer tagespolitisch so unwichtigen Angelegenheit mochte ein höchst erwünschter Nebeneffekt gewesen sein. Aber der Kern der Auseinandersetzung war schon im späten 17. Jahrhundert und kurz nach der Jahrhundertwende Gegenstand zunächst literaturtheoretischer, später auch musikästhetischer Diskussionen gewesen und auch bei der Fortsetzung der Diskussion in den 70er Jahren im Zusammenhang mit der künstlich geschürten Rivalität zwischen Gluck und Piccini ging es doch letztlich um die Frage der kulturellen Identität, um die Entstehung und die Berechtigung eines spezifisch französischen Geschmacks, der sich in einem französischen Nationalstil ausprägt und von dort her seine Rechtfertigung bezieht. Ist das nicht etwas übertrieben? Der Anlass der Auseinandersetzung ist doch eindeutig bestimmbar. Eben jene italienischen Intermezzi, 14 an der Zahl, die von Bambinis Truppe in Paris aufgeführt wurden. Und die Teilung des Publikums in 2 Parteien nach der ersten Aufführung der Serva Padrona Pergolesis durch Bambini am 1. August 1752. Und waren es nicht die Philosophen, die Enzyklopädisten, die für die italienische Partei eintraten? Es kommt mir paradox vor, dass die besten Köpfe des damaligen Frankreich gegen die Sache des Nationalgeschmacks argumentiert haben sollten. Und wenn es so wäre, hätten sie ja sogar recht behalten. Denn ihre Gegner waren ihnen doch aufs Ganze gesehen sprachlich und argumentativ unterlegen. Nach meiner Meinung jedenfalls kann die von D'Alembert, Diderot und den übrigen der Enzyklopädie nahestehenden Autoren vertretene Position zugunsten der Italiener nicht für widerlegt gelten. Ich kann Ihnen nicht rundheraus widersprechen, möchte aber doch zuvor einiges zu bedenken geben. Wodurch wurden Sie so angenehm unterbrochen? Durch den Beginn der Serva Padrona von Pergolesi, die Sie eben erwähnten. Uberto wartet vergeblich, dass seine Dienstmagd Serpina ihm die Schokolade serviert. Seine Wut kann man deutlich hören. Welch eine zündende Wirkung solche Musik gehabt haben muss, kann man sich gut vorstellen. Und wenn sich aufgrund patriotischer Ideologie kritische Stimmen... Sie vergessen, dass Pergolesi Serva Padrona in Paris damals keine absolute Neuigkeit war. Das Stück war schon 6 Jahre zuvor dort aufgeführt worden, übrigens ohne auffällige Begeisterung oder Feindseligkeit auszulösen. Und die spätere Aufführung durch Bambinis Truppe im Jahre 1752 war vom Publikum und von der Presse durchaus freundlich aufgenommen worden. Kritische Stimmen sind erst laut geworden, nachdem die italienische Partei es sich nicht versagen konnte, die Musik der Buffonisten gegen die französische Oper auszuspielen und diese als minderwertig hinzustellen. Wir haben jetzt einen Ausschnitt aus einer Oper von Rameau gehört, den Anfang des dritten Aktes von Hippolyte de Haricy. Phaedra glaubt sich nach dem vermeintlichen Tod des Theseus frei und bittet Aphrodite, ihr in ihrem Streben nach der Liebe ihres Stiefsohns Hippolytos beizustehen. Wirklich eine völlig andere Welt. Allerdings. Wir haben freilich auch Musikbeispiele nebeneinander gestellt, die redlicherweise nicht unmittelbar miteinander verglichen werden dürfen und damit einen Fehler wiederholt, dessen sich schon die Pamphletisten des Buffonistenstreits schuldig gemacht haben, der übrigens auch von einigen Autoren bemerkt wurde. Die italienische Oper nach diesen Possen zu beurteilen, ist ebenso ungerecht, wie wenn jemand unser französisches Theater nach Stücken wie dem Impromptu de Campagne oder dem Baron de la Grasse abschätzen wollte. So Jean-Jacques Rousseau in seiner Lettre sur la musique française, und ein anderer Autor ruft aus: Gerechte Götter, kann man denn allen Ernstes solch ein Stück mit der französischen Oper vergleichen? Und Diderot sagt in seinem offenen Brief, Optif Prophète de Böhmisch Broda: Betrachten wir zwei große Werke, das eine französisch, das andere italienisch. Beide sind vom tragischen Genre. In beiden Opern sind die Szenen gleich schön und gleich würdevoll. Diderot hat an dieser Stelle ganz konkrete, miteinander vergleichbare Szenen zweier Opern im Auge und zeigt an deren Beispiel, wie man sinnvoll italienische und französische Oper miteinander vergleichen kann. Die Vertreter der französischen Partei haben aber gegen den Vorwurf, Unvergleichbares miteinander zu vergleichen, geltend gemacht, dass eine Kunst, die sich auf der Bühne der Académie Royale de la Musique präsentiere, allein dadurch den Anspruch erhebe, mit der höchsten Gattung des französischen Musiktheaters, der Tragédie-Lyrik, in Wettbewerb zu treten. Aber selbst wenn ich in Rechnung stelle, dass wir es auf der einen Seite mit musikalischer Komödie, andererseits mit einer tragischen Handlung zu tun haben, so kann ich mir dennoch nicht einen fundamentalen Gegensatz zwischen der italienischen und der französischen Art, Dialoge in Musik zu setzen, erklären. Bei allen Gattungsunterschieden, die eine gewisse fröhliche Leichtigkeit in der Komödie unterscheiden, von ernster Leidenschaftlichkeit im Trauerspiel, hier sind doch offenbar viel tiefergreifende Gegensätze im Spiel. In der Tat. Gegensätze, die nach Ansicht beispielsweise des Abbé Arnaud auf dem Unterschied zwischen den verschiedenen Nationalsprachen beruhen. Sind nicht das Italienische und das Französische beides romanische Sprachen? Natürlich. Für uns Außenstehende ist das beiden Sprachen gemeinsame auffälliger als das Trennende. Letztlich hängt die von Arnaud vertretene Anschauung mit der tradierten Theorie über die Entstehung der Sprache zusammen, die ihrerseits wieder mit dem von Batteux 1746 formulierten gemeinsamen Prinzip der schönen Künste, nämlich der Nachahmung der Natur, zusammenhängt. Arnaud selbst beruft sich auf Batteux' Prinzip der Nachahmung der Natur und diskutiert die Mittel, die den einzelnen Künsten dabei zu Gebote stehen und wo ihre Grenzen liegen. Die Poesie ist unter allen Künsten als einzige in der Lage, auf umfassende Art und Weise die Gegenstände der Natur darzustellen, wenn auch die durch die Worte hervorgerufenen Vorstellungen an die konventionellen Wortbedeutungen gebunden sind. Die bildende Kunst ist sowohl eindeutiger als auch fassbarer. Die Sinneneindrücke, die wir beim Anschauen eines Bildes empfangen, entsprechen weitgehend dem, was das Auge in der Natur wahrnimmt. Alle übrigen Sinneseindrücke, Ton, Duft, Geschmack, sind in der Malerei nicht darstellbar. Die Musik ist der Vielfalt der Natur am wenigsten gewachsen. Die Töne dienen der Schilderung von Affekten und Gemütszuständen, sie sind aber auch fähig, natürliche Geräusche nachzuahmen. Deren Kombination ermöglicht es, dank der Assoziationsfähigkeit des Menschen, auch komplexe Ereignisse oder gar eine Szenerie darzustellen. Ein Schiffbruch etwa kann durch die kombinierte Nachahmung der Geräusche von Donner, Wind, Meeresbrausen und krachendem Holz und schreiender Menschen dargestellt werden. Hören wir die musikalische Nachahmung von Wasserplätschern und zwitschernden Vögeln zusammen mit den Klängen der Musette, des Dudelsacks, so werden wir zuverlässig eine Hirtenidylle assoziieren. Gut, aber das ist doch alles ganz unabhängig von Nation und Muttersprache. Ja, Tonmalerei ist vom Verständnis einer bestimmten Nationalsprache unabhängig. Und just so stellte sich Arnaud die Verständigung der Menschheit in ihrem Urzustand vor Entwicklung der Sprache vor, beschränkt auf Laute, die der Natur abgelauscht und in ihrem Ausdruckscharakter eindeutig waren. Mit dem Zusammenschluss der Menschen zu Gesellschaften erwuchs das Bedürfnis nach differenzierteren Verständigungsmitteln. Bestimmten Lauten wurden bestimmte festgelegte Ideen zugeordnet, die, je mehr sie sich durch Abstraktion von den natürlichen Vorbildern entfernten, immer weniger unmittelbar und emotionell aufgefasst werden konnten, sondern mehr und mehr der Ratio als vermittelnder Instanz bedurften. Damit schwand der ausdrucksgeladene Ton allmählich und blieb schließlich nur noch den allerheftigsten Gemütsbewegungen vorbehalten als Naturschrei. In den verschiedenen Regionen der Erde entwickelten sich unterschiedliche Kommunikationssysteme mit je eigenen Regeln und Konventionen, die verschiedenen Sprachen. So hat auch die Musik dort, wo sie nicht Tonmalerei, sondern ein der Sprache verwandtes, weil von ihr abhängiges Ausdrucksmittel ist, ein von der jeweiligen Landessprache geprägtes, nur für das betreffende Volk bestimmtes und nur diesem verständliches Kommunikationssystem, den Nationalstil. Verstehe. Unter dieser Voraussetzung wäre es in der Tat sinnlos, die eine Nationaloper durch eine andere zu ersetzen. Dann kann tatsächlich ein Italiener Französisches nicht verstehen, einem Franzosen bleibt das Italienische unverständlich. Und wir Deutsche verstehen weder das eine noch das andere. Genau das will Arnaud sagen. Die Musik hat eine von der jeweiligen Landessprache geprägte spezifische Ausdrucksfähigkeit. Je ausdrucksgeladener, das heißt für ihn je näher dem Naturzustand, je unentwickelter die Prosodie einer Sprache, je näher ihre Intonation dem Naturschrei ist, desto expressiver ist ihre Musik und desto sensibler sind die Menschen für diesen Ausdruck. Die französische Sprache wird, so sagt Arnaud, fast ganz auf einen Ton intoniert, ohne große Modulation. Daher kann die französische Sprachmelodie nur von einem außerordentlich delikaten Ohr, dem Französischen nämlich, als ausdrucksvoll empfunden werden. Daher wirkt die an der französischen Deklamation orientierte Musik unvermeidlich monoton. Ein erstaunliches Eingeständnis. Oder meint Arnaud etwa, die französische Sprache sei etwas so Kultiviertes, dass sie eines so primitiven Vehikels wie einer vitalen Musik nicht bedürfe? Er sagt es zwar nicht so deutlich, wie Sie es eben formuliert haben, aber gemeint hat er es zweifellos. Er beantwortet sich nämlich die Frage, wie denn dann der Erfolg der französischen Oper zu erklären sei, mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit der Relativierung des Einflusses, den man der Musik einräumen könne. Die Musik kann zwar die Wirkung erhöhen, sagt er, indem sie den Grad der Identifikation des Zuhörers mit der jeweils agierenden Person steigert, weil sie dessen Stimmungslage verdeutlicht. Die tragenden Elemente der französischen Oper aber seien Poesie, Bewegung, das heißt schauspielerische Aktion und Tanz, und Mimik. Deren Wirkung dürfe keinesfalls der Musik zugeschrieben werden. Im Übrigen betont Arnaud die Undifferenziertheit des musikalischen Ausdruckssystems gegenüber dem der Sprache. Es gibt zwar konventionelle Verbindungen zwischen Tönen und Ideen, darauf beruht die Affektenlehre, aber an und für sich selbst ist der musikalische Ausdruck vage. Dass dennoch rational nicht erklärbare Ausdrucksnuancen der Musik aufgenommen werden können, liegt an der Prosodie der Muttersprache, deren Charakter prägend auf die Musik einwirkt. Jetzt verstehe ich, worauf Sie hinaus wollten. Da die italienische Sprache im Vergleich mit der französischen auf einer früheren Stufe steht, noch mehr Elemente des ausdrucksgeladenen Tonfalls in ihrer Prosodie enthält, somit melodiöser ist, reagieren die Italiener sensibler auf den unmittelbaren Ausdruck ihrer Musik. So ist es. Eine noch vergleichsweise emotionsbetonte Sprache und die Irrationalität der Musik kommen bei den Italienern glücklich zusammen. Würde man ihre Musik, die ein Franzose als exzessiv und exaltiert empfinden kann, mit der französischen Sprachintonation paaren, so richtete man nur Unheil an. Die Musik ohne ihre ursprüngliche Verbindung zur Prosodie der Muttersprache wird unverständlich, ja, sie vernichtet sogar die Wirkung der fremden, nur gezwungenermaßen mit ihr verbundenen Poesie. Wollte man die Position der pro-französischen Partei zusammenfassen, könnte man also sagen, in der Oper ist nichts so unwichtig wie die Musik. Vom ohnehin fast dogmatisch feststehenden Vorrang der Poesie abgesehen, gehen auch noch die durch sie vermittelten Inhalte, die konkreten Situationen der äußeren Handlung, der Musik an Wirkung vor. Die Musik intensiviert zwar diese Effekte, hat aber keine selbstständige Funktion, sondern dient lediglich der Untermalung. Sie muss ja auch einfach und unaufdringlich bleiben, um die poetische Aussage nicht zu verschleiern. Und schließlich, zwischen den verschiedenen Nationalstilen gibt es keine vermittelnde Brücke. Die Grenzen zwischen französischem und italienischem Geschmack sind unüberwindbar. So ist es. Aus diesen Grundvoraussetzungen sind eine Reihe von Äußerungen der Pamphletisten verständlich, die uns zunächst verwundern würden. Zum Beispiel die Tatsache, dass nur sehr wenige der insgesamt vielleicht 2.500 Seiten des aus dem Buffonistenstreit vorliegenden Materials sich überhaupt mit der Musik selbst beschäftigen, sondern fast ausschließlich das Verhältnis der Musik zu den übrigen Künsten, insbesondere zur Dichtung, im Mittelpunkt des Interesses steht. Wenn auch einzelne Autoren zugeben, dass die Intensität des musikalischen Ausdrucks dem des Wortausdrucks überlegen sein kann, so bleibt doch für die Hierarchie der Künste die größere Klarheit und Genauigkeit des Ausdrucks ausschlaggebend. Deshalb muss ein Komponist und selbst das größte Genie unter ihnen seine Fähigkeiten immer dem Librettisten unterordnen und sei der auch ein noch so kleines Licht. Denn für den Primat der Dichtung ist nicht die Schönheit der Verse die Begründung, also die poetische Qualität, sondern der Umstand, dass nur durch den Worttext überhaupt ein fasslicher Inhalt, eine Idee konstituiert werden kann. wenn man den ästhetischen Eigenwert der Musik selbst nicht wahrnimmt, nicht wahrnehmen kann oder nicht wahrnehmen will, so ist freilich allein die Tatsache des für den Franzosen nicht oder nur schwer verständlichen Textes ein schlagendes Argument gegen die italienische Oper. Ja, Rousseau hatte zwar argumentiert, es müsse möglich sein, durch die Beschäftigung mit der italienischen Sprache auch eines Urteils über die italienische Oper fähig zu werden. Die Gegenpartei leugnete das aber. Das Studium der fremden Sprache befähige nicht zu hinreichender Einfühlung in die fremde Kultur. Als ob die Intensivierung der Wirkung nur bei französischen Texten und nur durch französische Musik eintreten könnte. Das war ein weiteres Beispiel aus der Serva Padrona. Serpina, die sich durch Verführung ihres Herrn zu dessen Ehefrau aufschwingen will, glaubt sich fast am Ziel und hat recht damit, denn Uberto redet sich doch vergebens ein, er sei noch Herr seiner Entschlüsse. Man kann das der Musik fast anhören, ohne den Text zu verstehen. Mir fiel beim Lesen der Texte auf, dass die konträren Parteien vielfach dieselben Argumente gegeneinander verwenden. Die jeweils andere Seite bekommt immer wieder vorgeworfen, die von ihr vertretene Oper sei naturwidrig, geschmacklos, langweilig. Bisweilen erklärt sich der Gebrauch derselben Schlagworte bei gegensätzlicher Zielrichtung auch aus Bedeutungsunterschieden, die natürlich mit der gegensätzlichen Zielrichtung zusammenhängen. Das immer wiederkehrende Argument der Natürlichkeit, ohne die Verständlichkeit, Fasslichkeit nicht denkbar ist, zielt beispielsweise für die Vertreter der italienischen Seite auf die spontane, unmittelbare Äußerung menschlichen Ausdrucks. Für die französische Seite hingegen ist Verständlichkeit, Klarheit des Ausdrucks nur denkbar im Rahmen der Konvention. Dass jemand, der sich darüber beschwert, dass seine Dienstmagd ihm nicht die Schokolade zu rechter Zeit serviert hat, sich dazu eines Mediums bedient, nämlich des Gesangs, das nur einer Gottheit oder einem Hirten in Arkadien zusteht, ist ein solcher Verstoß gegen die Konvention, der als naturwidrig gerügt wurde. Das würde mit anderen Worten gesagt bedeuten, dass schon in der Wahl des Stoffes, des Sujets, das Urteil über die Naturwidrigkeit vorweggenommen ist. Ja. Der Vorwurf gegen die italienischen Intermezzo-Stoffe richtete sich nicht in erster Linie gegen deren komische Elemente. Das ethische Ziel der Komödie, die Sitten zu verfeinern, ist ja ohne die Entblößung gewisser Schwächen der menschlichen Natur nicht zu erreichen. Aber die alltägliche Realität der von den Italienern gezeigten Menschen und deren Handlungen erregten Anstoß. Derlei hat natürlich auch auf französischen Bühnen seinen Platz, auf den Théâtre de la Foire, aber nicht in der Académie Royale de la Musique. Ein singender Mensch verstößt gegen die Gesetze der Wahrscheinlichkeit. Wenn die Dialoge eines Stücks durchgehend aus gesungenen Rezitativen bestehen sollen, muss die Handlung entweder ins Mythische oder ins Hirtenmilieu verlegt werden. Nur dort, in jenen Bezirken idealisierter Realität, übersteigerter Natur, ist die Übersteigerung der Rede zum Gesang ohne Verletzung des Gebots der Wahrscheinlichkeit möglich. Ein Mensch, der in der Realität des Alltags vorstellbar ist, wie jener Uberto aus der Serva Padrona, der seine Schokolade jetzt verlangt, weil er ausgehen will, darf sich nicht ausdrücken wie eine Gottheit oder eine Zauberin, denn das wäre unnatürlich. Die Wirklichkeit muss also, wenn sie Gegenstand der Nachahmung wird, idealisiert werden, auf eine höhere, illusionäre Ebene gehoben werden. Hier, in der übersteigerten Natürlichkeit der Theaterfiktion, hat dann auch der Gesang seine Berechtigung. bricht aber in diese Sphäre der Belle Nature, die schnöde Alltäglichkeit des gemeinen Lebens ein, ist die Harmonie, die Einheit des Stils verletzt. Denn dort, wo das Wundersame natürlich wirkt, sind die Petites Choses des menschlichen Alltags fehl am Platze, unnatürlich. So ist es. Die rationale Ästhetik des französischen Theaters hatte die Anhebung der Oper in eine höhere imaginäre Sphäre als eine nachträgliche Legitimation der Musik im Drama erfordert. Denn nur hier wurde sie als eine angemessene Ausdrucksart der Handelnden akzeptiert. Während für die italienische Oper dieses Problem nur in ihrer Anfangszeit eine Rolle gespielt hat. Hier bezieht sich Natürlichkeit der Darstellung oder der Deklamation immer auf die angemessene Wiedergabe des menschlichen Ausdrucks, sei er nun leidenschaftlich oder nicht. Eben weil für die italienische komische Oper die Realität des Lebens nicht tabu ist, kann hier auch charakteristischer Ausdruck seinen unangefochtenen Platz haben, ja bis zum Bizarren, zur Groteske gesteigert werden. Ein häufig vorkommendes Schlagwort ist auch die Difficulté, die der italienischen Musik immer wieder vorgeworfen wird, während umgekehrt die Verteidiger der Buffonisten deren ungezwungene Natürlichkeit preisen. Simplizität ist hingegen das Postulat der französischen Partei. Primitive technische Struktur kann doch wohl nicht das Ideal der französischen Oper gewesen sein, oder doch? In gewisser Weise ja. Technisch anspruchsvolle, komplizierte Musik lenkt natürlich die Aufmerksamkeit auf sich und gefährdet so den Primat des Wortes. Der Vorwurf der Difficulté hatte ja, wie Sie sich erinnern, schon in der Diskussion zwischen Ragenais und Le Cerf zu Anfang des Jahrhunderts eine zentrale Rolle gespielt. Difficulté wurde von den Anhängern der traditionalistischen, an Lully orientierten Oper Jean-Philippe Rameau vorgeworfen. Und die gleiche Vokabel gehört noch in den 70er Jahren zum Arsenal der Gluckisten. Rameau war ja erst kurz vor Ausbruch des Buffonistenstreits zum unumstrittenen Exponenten der französischen Oper geworden. Noch bei der Premiere seiner Oper Hippolyte et Aricie 1733 galt er den Lullisten als italienisch. Und italienisch war ein Synonym für kompliziert, übersteigert, extravagant. Ohne dass Rameau seine Schreibart im Mindesten geändert hätte, war er 20 Jahre später in den Augen der Enzyklopädisten bei weitem nicht italienisch genug. Ist denn den Zeitgenossen ein solcher Widerspruch nicht aufgefallen? Doch. Abbé Pellegrin hat 1754, Rameau war inzwischen als Exponent der französischen Oper anerkannt, in seiner Dissertation sur la musique française et italienne deshalb den italienischen Einfluss auf Rameau für unbedeutend erklärt und dort, wo er ihn nicht leugnen konnte, in seiner Klaviermusik relativiert. Zur Zeit Corellis sei der italienische Instrumentalstil ja auch noch akzeptabel gewesen. Damals habe es, so sagt er, einen europäisch-französischen Einheitsstil in der Musik gegeben, dessen sich auch der geborene Italiener Lully bedient habe. Es seien die neueren Italiener, die sich von dieser universalen Musiksprache entfernt haben, in unverständlicher Extravaganz und mit überflüssigem Neuerungsdrang. Deren damit einhergehende anspruchsvolle Technik stehe in direktem Widerspruch zum Ideal von Schönheit und Vollkommenheit, denn Schwierigkeit und Undurchsichtigkeit der Struktur erschweren das rationale Verständnis. Für konziliantere Naturen unter den Autoren der französischen Partei kann sich hinter dem gelehrten Lärm dieser modernen italienischen Musik ein gut gemachtes Stück bemerkbar machen, das aber im Theater völlig fehl am Platze ist, weil es mit seinem weiten Abstand zum einfachen Ausdruck seinen Zweck verfehlt. Was waren denn die Indizien, an denen man italienische Schwierigkeit erkennen konnte? In erster Linie Extravaganz. Damit meinte man ungewohnte kompositorische Lösungen eines satztechnischen Problems, also alles, was die Aufmerksamkeit des Hörers auf die Musik als solche zieht. Genannt werden immer wieder komplizierter Kontrapunkt, viele Vorzeichen, Häufung von Dissonanzen, Chromatik, überraschende Modulationen, rasche Tempi, große Lautstärke, weite Intervalle in der Melodieführung, Triller und Koloraturen. Das klingt ja so, als ob in den italienischen Intermezzi Fugen in B-Moll an der Tagesordnung gewesen wären und umgekehrt die französische Tragédie-Lyrique ein sanftes, leises Dreiklangsgesäusel in niemals verlassenem G-Dur gewesen wäre. Das kann doch nicht wahr sein. Ist es auch nicht. Hier kommt dreierlei zusammen. Erstens die schon mehrfach bemerkte Furcht vor der Musik als einer selbstständigen, den Vorrang der Dichtung gefährdenden Kunst. Zweitens der musikalische Dilettantismus der meisten Autoren, die sich als Vertreter der französischen Partei an der Diskussion beteiligten. Und drittens müssen wir bedenken, dass man sich in den rund 20 Jahren zwischen Rameaus erster Oper und dem Beginn des Buffonistenstreits an mancherlei gewöhnt hatte. Gemessen am Stil Lullys war Rameaus Harmonik wesentlich reicher. Er instrumentierte differenzierter und schrieb im Vergleich zum älteren Meister eine recht ausdrucksvolle Gesangsmelodik. Es wurde ja auch zugegeben, dass die Italiener zur Vervollkommnung der französischen Musik beigetragen haben, insbesondere in der Bereicherung der Harmonik. Was wir eben hörten, ist der Anfang des vierten Aktes der Oper Dardanus von Rameau. Noch ehe das erste Wort fällt, malt das Orchester die Verlassenheit und die Verzweiflung Dardanus. Als Ausdrucksmittel dienen insbesondere die düsteren Klangfarben und die expressive, vorhaltsreiche Harmonik, die mit rein musikalischen Mitteln das Bild eines Eingekerkerten suggerieren. Wie wurde diese Musik denn von den Zeitgenossen aufgenommen? Das zunächst als allzu kühn empfundene wurde inzwischen in gewissem Rahmen akzeptiert. Teils durch Gewöhnung, teils durch Integration in den dem Nationalcharakter eigenen Stil. Man wollte aber in der Anerkennung solcher musikalischer Fortschritte, die ja als zu große Beachtung der Musik im Konzert der verschiedenen am Gesamtkunstwerk Oper beteiligten Künste verstanden werden konnte, nicht so weit gehen, dass die Gefahr heraufbeschworen wurde, dass die italienische Oper zum Vehikel einer neuen Rangordnung der Künste werden könnte. Dazu war die Furcht vor einer Überbewertung der irrationalsten der Künste, eben der Musik, viel zu groß. Nun konnte doch aber auch die französische Partei die Tatsache nicht hinwegleugnen, dass anderswo in Europa, auch in Ländern, wo nicht Italienisch gesprochen wurde, die italienische Oper großen Erfolg hatte. Dass man der Musik der Italiener Schönheit nicht grundsätzlich absprach, ist mir bekannt, aber die Ideologen der französischen Partei hätte es doch stutzig machen müssen, dass es eben nicht Rameau und Mondeville waren, deren Opern sich Europa eroberten, von Dresden bis Petersburg, von Stuttgart bis London, sondern die der italienischen Komponisten. Tatsächlich bemühten sich einige Autoren, eine plausible Erklärung für den Erfolg der Italiener in Europa zu finden, ohne der italienischen Oper den Status eines insgesamt richtigen Musikdramas zugestehen zu müssen. Sie lautet so: Genau genommen ist die italienische Opernmusik gar keine Vokalmusik, sondern Musik pure. Die Gesangsstimmen üben eigentlich die Funktion von Instrumenten aus. So ist die logische Kluft zwischen der Kritik an der Difficulté und der Anerkennung der Schönheit der Arien aufs Eleganteste überbrückt. Wenn man die italienische Arie auf eine musikalisch-technische Konstruktion reduziert, sie sozusagen als eine vokal ausgeführte Sonate ansieht, kann man sie akzeptieren und sie doch gleichzeitig ablehnen, weil sie als Ausdrucksmittel, als Vermittlerin von Gedanken und Gefühlen, als Interpretin einer dramatischen Situation ganz oder teilweise versagt. Andererseits gibt es aber doch auch Stimmen, die eine maßvolle Italienisierung der französischen Oper begrüßen, also Autoren, die zwischen den extremen Parteien eine vermittelnde Stellung einnehmen. Zweifellos. Ihnen ist es ja zuzuschreiben, dass die Diskussion nach dem Auftreten Glucks in Paris weiterging. Gluck wurde nach Paris geholt als ein Komponist, der sich in Italien Ruhm und Anerkennung erworben hatte, zugleich aber als ein Exponent derjenigen galt, die eine Reform der italienischen Oper im Sinne der französischen Opernästhetik bezweckten. Sein Entree in Paris wurde durch eine äußerst geschickt geführte Pressekampagne vorbereitet. Du Roulet, der als Attaché der französischen Gesandtschaft in Wien Gluck kennengelernt und für ihn Racines Iphigénie en Olide bearbeitet hatte, bot das gemeinsame Werk der Pariser Akademie in einem im Mercure de France veröffentlichten offenen Brief an und schrieb dazu unter anderem: Dieser große Mann, nachdem er mehr als 40 italienische Opern gemacht hat, die auf allen Theatern, wo sie in dieser Sprache gegeben wurden, den größten Beifall erhalten haben, hat sich durch ein wohldurchdachtes Studium der älteren und neueren Werke und durch ein tiefes Nachdenken über seine Kunst überzeugt, dass sich die Italiener von dem wahren Wege in ihren Theaterkompositionen weit entfernt haben und dass die französische Gattung die wahre Schreibart der Opernmusik enthalte, dass, wenn sie jetzt noch nicht auf der Stufe der Vollkommenheit steht, es weniger den wirklich schätzbaren französischen Musikern zuzuschreiben ist, sondern den Librettisten. Sie kennen nicht den Umfang des Ausdrucks, dessen die Musik fähig ist, und opfern daher das Gefühl dem Esprit. Sie ziehen Annehmlichkeit dem Ausdruck der Leidenschaft vor. Ihnen ist Abwechslung in den Versen wichtiger als Erhabenheit des Stils und eine sinnvolle Anordnung der Szenen. Durch eigene Erfahrung glaubt Gluck zu wissen, dass sich die italienische Sprache durch die häufige Wiederkehr der Vokale zwar mehr als jede andere zu Passagen und Koloraturen eignet, aber bei weitem nicht die Klarheit und Kraft der französischen hat. Nach seiner Meinung zerstört der Vorteil, den wir der italienischen Sprache zuschreiben, gerade die wahre Art dramatischer Musik, weil Passagen und Koloraturen zweckwidrig sind oder zumindest den Ausdruck schwächen. Daher hält Gluck die Behauptung unserer berühmtesten Schriftsteller, die das Französische für untauglich zu großen musikalischen Kompositionen halten, für empörend. Gluck wünscht nun zu wissen, ob die Académie Royale so viel Vertrauen in sein Talent setzen wird, um sich zur Aufführung seiner Oper in Paris zu entschließen. Er ist bereit, die Reise nach Frankreich zu unternehmen, möchte jedoch vorher die Zusicherung haben, dass seine Oper aufgeführt wird. Gluck wurde also den Parisern vorgestellt als ein überaus erfolgreicher und berühmter Opernkomponist, der an der italienischen Opera Seria dasselbe auszusetzen hatte wie die französische Partei im Buffonistenstreit. Er war also ein Paladin der Sache der Tragédie Lyrique. Seine Musik löste gleichwohl in ganz Europa Stürme der Begeisterung aus. Oh, Dies war der Monolog der Alkestis am Anfang des zweiten Akts, in dem sie sich entschließt, das von Apoll geforderte Opfer selbst zu bringen und an der Stelle ihres Gatten Admetos zu sterben. Wir hörten diesen Ausschnitt in der italienischen Urfassung von 1767. Gluck brachte dieses Werk 1776 in einer französischen Bearbeitung mit neuem Text von Duroulet auf die Bühne der Akademie Royale. Er hatte mit dieser Alceste und ihrem Amalgam von italienischem und französischem in Paris großen Erfolg. Gleichwohl blieb die italienische Partei stark und einflussreich. Der Grad der Italienisierung der Tragedielyrik ging ihr nicht weit genug. Erst wenn einer der anerkannten, authentischen Meister der italienischen Oper dafür gewonnen werden könnte, eine Tragedielyrik zu schreiben, wäre das angestrebte Ziel erreicht. Deshalb berief man Piccini nach Paris. Er stand ja wohl um diese Zeit auf dem Höhepunkt seines Ruhms als Komponist italienischer Opern, sowohl der ernsten wie der komischen Gattung. Hören wir eine Arie für einen Altkastraten aus seiner Didone Abbandonata von 1770, der Oper, mit der er so grandiosen Erfolg in Italien hatte. Der Mohrenkönig Jarbas mutet seinem Gefolgsmann Araspe zu, Aeneas durch List und Betrug zu überwinden und zu töten. Araspe aber verweigert seinem König den Gehorsam. Jarbas nennt solche ritterliche Ehrbarkeit kleinliche Sklavenmoral. Dem, der im Glanze des Thrones steht, wandelt sich Schuld in Ehre. Oh, Die Diskussion des sogenannten Piccinistenstreits scheint sich im Prinzip immer noch um dieselbe Kernfrage zu drehen. Das Problem eines französischen Nationalstils in der Oper. Aber es tauchen neue Schlagworte auf. La période und le dessin. Manchmal liest man auch le cercle und un seul motif. Daneben spielt der Streit um Gesanglichkeit eine Hauptrolle. Die italienische Partei wirft Gluck vor, zugunsten eines übertriebenen Ausdrucks akuter Leidenschaften die Kantabilität zu vernachlässigen. Das ist gewiss zum guten Teil auch eine Frage des Geschmacks. Aber was hat es mit den Begriffen dessin und période für eine Bewandtnis? Wenn man in die Partituren schaut, findet man doch bei Gluck ebenso viel periodisch gebaute Melodien, wie man bei Piccini unregelmäßige Satzglieder findet. Und ohne Dessin, ohne Plan, ohne erkennbare Struktur kommt doch überhaupt keine Komposition aus. Sie haben natürlich recht. Die von Ihnen genannten Schlagworte wurden in der Diskussion so verwendet, dass sie zu Missverständnissen geradezu herausforderten. Und von manchen Teilnehmern der Debatte hat man sogar den Eindruck, dass sie deren Missverständlichkeit gegen besseres Wissen als Diskussionsvorteil benutzt haben. Dessin bezeichnet sowohl den Plan, den Entwurf eines ganzen Satzes, als auch im Sinne von Web- oder Strickmuster das ihm zugrunde liegende Motiv. Die Begriffe Dessin oder un seul motif zielen also auf eine Satzart, in der das musikalische Material eine gewisse Eigenständigkeit bewahrt insofern, als der Komponist auf einen musikalisch-logischen, in sich selbst schlüssigen Verlauf der Komposition Wert legt. Das Gegenstück wäre eine Art zu komponieren, in der die musikimmanente Logik beeinträchtigt wird zugunsten der Wortausdeutung oder der Verdeutlichung der äußeren oder inneren Handlung. Das Ergebnis wäre eine Musik, die ohne ihren Zweck sinnlos ist, die unverständlich bliebe, ohne die Theaterhandlung, der sie dienen soll. Es geht also auch hier letztlich um die Rangfolge der beteiligten Künste. Sind denn aber die beiden Arten zu komponieren, die Sie genannt haben, einander ausschließende Gegensätze? In ihren extremen Ausprägungen und jeweils verabsolutiert lassen sich beide Auffassungen in der Tat nicht miteinander vereinbaren. Aber derartige Verabsolutierungen haben in der Praxis nicht stattgefunden. Piccini wird der Ausspruch nachgesagt, derjenige Komponist, der genötigt sei, um des wechselnden Affekts einer Arie willen ständig das Dessin zu ändern, sei ein Stümper. Das heißt positiv gewendet nichts anderes, als dass man beide Prinzipien, das des wechselnden Ausdrucks und das des musikalisch-logischen Ablaufs, durchaus miteinander vereinbaren kann. Die Frage war aber, zugespitzt formuliert, ob sie immer miteinander vereinbart werden mussten, ob nicht auch zumindest an bestimmten Stellen der Handlung eine Musik denkbar sei, die sich ganz und gar den Gegebenheiten der Dichtung und der Theateraktion unterwirft, also darauf verzichtet, auch an und für sich selbst, losgelöst von Text und Szene, einen stimmigen Zusammenhang herzustellen. Vermutlich bedeutet dann die Forderung nach Periodizität des Satzes im Prinzip ebenfalls das Bestehen auf musikalische Autonomie. Gewiss, denn mit dem musikalischen Periodenbau ist im Grunde nichts anderes gemeint als ein selbstständiges rhythmisch-metrisches System, das sich unabhängig neben dem Verssystem des Textes behauptet und zu Korrespondenzen und Korrelationen führt, die nur musikalisch erklärbar und nur musikalisch sinnvoll sind. Die Gegenposition ist auch hier natürlich Wahrheit des Ausdrucks, will sagen, eine ausschließlich an der Prosodie des Textes orientierte Rhythmik, die eine ideal gedachte Deklamation wirkungsvoll unterstützt. Wir sollten noch einen Ausschnitt aus dem französischen Gegenstück zur Didone Abbandonata von Piccini hören, die erste Szene des dritten Akts seiner Didon von 1783. Didon will nicht an die Untreue des Aeneas glauben. Er, der zu ihrem Schutz das Schwert ergreift und ihretwegen sich der Todesgefahr aussetzt, kann keinen Meineid schwören. Sie harrt voller Furcht auf den Ausgang des Kampfes. Gab es denn einen Gewinner im Streit? Diese Frage lässt sich nur sibyllinisch beantworten. Einerseits war Gluck Gewinner des Streits, denn er hatte sich als die stärkere, man kann auch sagen rücksichtslosere Persönlichkeit durchgesetzt. Seine Werke sind im Gegensatz zu denen Piccinis niemals völlig von der Opernbühne verschwunden. Sein Ruhm als Reformator der Oper war geradezu legendär. Und schließlich ist er von Wagner und den Wagnerianern sogar zum Ahnherrn des Bayreuther Musikdramas ausgerufen worden. Andererseits ist die Entwicklung der französischen Oper nach Gluck in eine Richtung gegangen, wie sie von Piccini gewiesen worden war. Auch wenn man in der Musikgeschichtsschreibung traditionellerweise von einer Gluck-Schule spricht. Insofern wäre der Weg Piccinis sozusagen entwicklungsgeschichtlich legitimiert. Das wichtigste Positivum der Auseinandersetzungen ist aber wohl, dass zum ersten Mal musikalische Fragen von einer so breiten Öffentlichkeit diskutiert worden sind, also allgemein als würdiger Gegenstand eines Gedankenaustauschs akzeptiert wurden. Der Umstand, dass dieses Gespräch nicht exklusiv, also nur unter Fachleuten geführt wurde, hatte zur Folge, dass der Debatte dilettantische Züge anhaften. Aber Fragen der Musik als allgemein bedeutsame Fragen abzuhandeln, ist ein Novum, das für die ästhetische Diskussion des 19. Jahrhunderts folgenreich wurde. Sie hörten die 14. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte, Opernreform und Publizistik in Paris von Professor Dr. Gerhard Allroggen. Das Thema der 15. Kollegstunde, galanter und gelehrter Stil, von Professor Dr. Ludwig Finscher.